Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zu Folge 35 des Gabelbissen Podcast. In der heutigen Folge werden wir uns mal mit einem saisonell aktuellen Gemüse beschäftigen. Wer auf den Kalender schaut, der kann sich vielleicht vorstellen, um was es heute gehen wird. Ja, genau, es geht um den Spargel. Aber es geht nicht um irgendeinen Spargel, nein, es geht um den in Österreich sehr, sehr geschätzten und beliebten Marchfelder Spargel. Der Spargel selbst ist der Menschheit eigentlich schon sehr, sehr lange bekannt. Und zwar war er damals nicht nur Gemüse, so wie heute, sondern er galt auch als Heilpflanze. Er ist ja eigentlich, wie soll man sagen, keine heimische Gemüseart. Er dürfte, so vermutet man, das kann man heutzutage nicht mehr so genau sagen, ursprünglich in Vorderasien beheimatet gewesen sein. Die Griechen haben ihn in der Antike bereits als Gemüse oder beziehungsweise eher als Heilpflanze verwendet. Und zwar wurde er von der Bevölkerung sehr für seine harntreibende Wirkung geschätzt. Ja, Hippokrates hingegen, Hippokrates ist einem vielleicht ein Begriff vom hippokratischen Eid, den ja jeder Arzt auch heutzutage nach wie vor ablegen muss. Ja, der hat ihn geschätzt, weil er gesagt hat, der Spargel ist eine stopfende Wirkung und das kann auch bei manchen Krankheiten helfen. So war Hippokrates Meinung seiner Zeit. Griechen haben primär aber noch auf wilden Spargel gesetzt. Die Römer hingegen waren die ersten, die das Gemüse mehr oder weniger kultiviert haben. Und auf ihren Eroberungszügen durch ganz Europa brachten sie somit den Spargel auch in unseren Raum, der bis zum Römischen Reich eigentlich im österreichisch-germanischen Gebiet eigentlich gänzlich unbekannt war. Ja, wie wir alle wissen, hatte das große Römische Reich auch irgendwann mal ein Ende. Ja, mit dem Zusammenbruch verschwand dann auch der Spargel oder das Wissen, die Kunst, wie man den Spargel pflegt, der Spargelanbau, ist dadurch in Vergessenheit geraten. Erst viel, viel später, so Hochmittelalter, kam erst durch die Klöster die Kunst in unserem Bereich wieder zurück, wie man Spargel richtig kultiviert. Österreich gibt die ersten urkundlichen Aufzeichnungen so um 1530 herum und der galt bis ins späte 18. Jahrhundert hinein als pures Luxusgemüse. Spargel war und ist ziemlich aufwendig in der Sachen Pflege und das kostete und kostet auch heute noch immer einiges. Und dieses Geschlecht der Habsburger, das Kaisergeschlecht Österreichs, die liebten den Spargel wirklich heiß. Und aus dem Grund siedelten sich rund um Wien und da primär im Marchfeld Bauern an, um den Bedarf des Kaiserhauses zu decken und somit exklusiv für jene zu produzieren. Denn wenn man fürs Kaiserhaus produziert hat, dann war man finanziell abgesichert. Kaiser Josef II. Zum Beispiel war so sehr verliebt in das Gemüse Spargel, dass er selbst auf der Flucht vor Napoleon Bonaparte sich den Spargel immer hat nachliefern lassen. Also den Luxus muss man sich mal gönnen, wenn man vor einem Eroberer flüchtet, der durchaus eine starke Militärdominanz hatte, dass ich dann meinen Spargel mir nachliefern lasse. Also ich weiß nicht, wenn man mich jagen würde, ich glaube, ich würde auf meine liebsten Speisen verzichten, nur schauen, dass ich ja wegkomme. Zur Glanzzeit übrigens der Monarchie verfügte Österreich über eine Spargelanbaufläche von so circa 200 Hektar. Spargel ging, weil es einfach damals ein Luxusprodukt war, während der Weltkriege massiv zurück. Die Menschheit, es war einfach zu teuer, man hatte die Anbauflächen, wollte sie für anderes Gemüse wie Kartoffel etc. nutzen. Und somit ja, war das einfach immer weniger und weniger. Um 1970 hingegen schlossen sich einige Bauern aus dem Marchfeld zusammen, um das alte Wissen und die berühmte Marchfelder Sorte zu erhalten. Ja, somit war dann eine Trendumkehr und so ab 1980 konnte man anscheinend einen leichten Anstieg feststellen und mittlerweile im Jahr 2014 verfügt das Machfeld über eine Anbaufläche von 345 Hektar. Also diese Anbaufläche wird rein nur für Spargel genutzt. Ja, was genau ist jetzt eigentlich der Spargel und so? Spargel ist ja vor allem im Machfeld, wie ich bereits erwähnt habe, eine große Tradition und ist mit der Zeit dann, wurde er so kultiviert, verfeinert, veredelt, wie man es auch beim Spargel nennen mag, dass somit die eigene Sorte entstanden ist, und zwar der bereits erwähnte Machfeldspargel. Und der ist auch ein EU-weit geschütztes regionales Produkt. Wenn Machfeldspargel draufsteht, dann muss er auch aus der Region kommen. Das Machfeld, nur kurz zur Erklärung, wer es nicht kennt, das liegt nord- und nordöstlich von Wien, ist eine Ebene, also somit ziemlich flach, und zeichnet sich vor allem durch sehr, sehr fruchtbare Böden aus, viele Sonnenstunden, und das sind ideale Bedingungen für die Landwirtschaft. Teilweise wird dort auch bewässert, dafür hat man eigens den sogenannten Machfeldkanal gebaut, der sich über eine relativ weite Distanz erstreckt und somit den Bauern in der Region hilft, die Felder noch mehr zu bewässern und somit die Erträge mehr oder weniger zu steigern. Beim Spargel selbst, beim Machfeld und generell, kennt man in der Regel so 4 bis 5 Sorten. Und zwar gibt es einmal den ganz klassischen, den wirklich jeder kennt, den weißen, es gibt den grünen, es gibt den violettgrünen, es gibt den violetten und zu guter Letzt den Purpurspargel. Der Klassiker natürlich ist der weiße Spargel. Und der wird in, wie soll man sagen, sogenannten Erdhügeln mehr oder weniger kultiviert, meist auch noch zusätzlich mit Planen geschützt. Und der wird gestochen, sobald sich eben bei diesen Hügeln die Erde leicht anhebt, dass die Spargelspitzen drücken nach oben, dann wird er gestochen. Und dadurch, dass er nie wirklich Kontakt zu Sonnenlicht hatte, bleibt er ganz weiß. Vielleicht ein paar ganz, ganz feine violette oder rosa Töne, aber vorwiegende Farbe ist hier eindeutig weiß. Im Punkto Geschmack ist er eher leicht, hat einen angenehmen Geschmack und ist äußerst vielseitig verwendbar. Der violette Spargel hingegen besitzt einen etwas kräftigeren Geschmack als der weiße, aber im Summe ist er dem weißen sehr, sehr ähnlich. Gestochen wird er ein bisschen anders. Wie es kultiviert ist, im Endeffekt gleich auch in Erdhügeln, doch lässt man den etwas länger wachsen. Und zwar wird der erst dann gestochen, sobald die Spitzen aus der Erde durchgebrochen sind und sich anfangen, violett zu verfärben. Dann wird er gestochen und verkauft. Von der Farbgebung her ist er oben eher violett gehalten und verläuft dann unten ins Weiß hinein. Dann hätten wir noch den grünen Spargel und der ist in puncto Geschmack dem eigentlichen Wildspargel am ähnlichsten. Er ist um einiges kräftiger und würziger als der weiße und violette Spargel und wird im Grunde mal wie die anderen Varianten kultiviert. Nur wird der gestochen, sobald er einige Zentimeter bereits über dem Boden gewachsen ist, viel Sonnenlicht bekommen hat und somit seine grüne Farbe ausbilden konnte. Eine spezielle Variante des Grünen wäre der grün-violette Spargel. Der wird so wie grüner gemacht, nur etwas früher gestochen, zwar zu einem Zeitpunkt, wo, wie man vermuten jetzt kann, die Farbe grün und violett nach wie vor vorhanden sind. Und eine Spezialform hätten wir hier noch, den Purpurspargel. Und der ist eine Gattung des Grünspargels, die ursprünglich aus Italien stammt. Er wird auch wie dieser Spargel kultiviert, nur wird er an der Sonne nicht grün, sondern purpur. Das hängt mit einem speziellen Stoff zusammen, der dieser Spargel enthält. Der färbt das Ganze nicht grün, sondern purpur. Er ist im Geschmack um einiges herzhafter als der grüne und hat von den ganzen vorgestellten Varianten eigentlich den höchsten Zuckergehalt von allen. Zu Beginn habe ich ja bereits erwähnt, dass der Spargelanbau eine durchaus aufwendige Variante ist, dieses Gemüse zu kultivieren. Von null auf an ist es ein circa 3-jähriger Prozess, bis ich die ersten Ernteerfolge habe, und während dieser Zeit ist extrem viel Pflege notwendig. im ersten Jahr werden die Jungpflanzen zunächst einmal in Gräben gesetzt. Das Ganze wird dann bedeckt mit Erde und dann beginnt das sogenannte Spargelkraut zu wachsen. Das wird dann so gegen Ende des Jahres, das ist meist im Monat November, abgeschnitten. Ja, die Spargelstangen wachsen somit heran und im Frühjahr sind dann die ersten Knospen sichtbar. So, und jetzt ist es wichtig, will ich einen weiß- oder violetten oder möchte ich einen grün oder purpur machen? Denn wenn ich sage, ich möchte einen weißen oder violetten haben, muss ich eben die bereits erwähnten Erdhügel bilden. Gehe ich in die andere Richtung, lasse ich ihn einfach weiter wachsen. Und im dritten Jahr, dann kommen wir zur eigentlichen Ernte und die beginnt meist so im Monat April. Und wer sich jetzt denkt, oh, das ist eigentlich nicht so groß aufwendig, der denkt komplett falsch, denn die Spargelernte ist zu 100% Handarbeit. Es gibt eigentlich keine Maschine, die einem hier helfen kann, dieses edle Gemüse zu ernten. Die Spargelspitzen müssen zunächst per Hand ausgegraben werden und im Anschluss abgeschnitten. Und hier kommt es auch wieder darauf an, wo sie abgeschnitten werden, denn es ist ja unterschiedlich von Spargelpflanze zu Spargelpflanze, denn Spargel wird, desto näher man zur Wurzel kommt, immer holziger. Ja, wenn ich jetzt meine Spargelstange zu weit unten abschneide, habe ich ein relativ holziges Ende und das wird bei meinen Kunden nicht besonders gut ankommen. Darum liegt es im Ermessen des Bauers, der Person, die das Ganze erntet, wo ich ihn abschneide. Und das macht das Ganze natürlich noch um einiges aufwendiger. Wenn man das Ganze dann geerntet hat, kann man die Pflanze auch weiterverwenden. Und zwar ist die mehrjährig und man kann durchaus mehrere Ernten davon ziehen. Die Ernte selbst geht so circa Mitte bis Ende Juni. Es gibt auch eine nette alte Bauernregel. Und so hat man früher als spätesten Erntetermin den Johannistag genommen und da besagte die Regel: Kirschen rot, Spargel tot. Spargel selbst unterscheidet sich übrigens in vier Klassen, zumindest der weiße und violette. Es gibt hier mal die kleinste, das wäre die Klassik Fein. Da haben wir einen Durchmesser von 12 bis 16 mm von der Spargelstange her gesehen. Die Klassik-Variante hätte einen Durchmesser 15 bis 20 mm. Und jetzt kommen wir zu den großen Varianten. Das wäre zunächst einmal der Solo-Spargel. Der hätte 20 bis 26 mm Durchmesser. Und Solo Plus, das wären 26 und noch viel, viel mehr. Grundsätzlich kann man sagen, je dicker die Spargelstange, desto kostbarer ist das Ganze. Geschmacklich hat es meiner Erfahrung nach relativ wenig Auswirkung. Es kommt mehr oder weniger ganz darauf an, was will ich damit kochen. Wenn ich jetzt zum Beispiel klassischen Spargel mit Sauce Hollandaise machen möchte oder einer Bernays, sei denn jedem selbst überlassen, würde ich auf alle Fälle zu einem Solo oder gar Solo Plus Spargel greifen. Für Ragout oder wenn ich einen Eintopf verwenden will etc., ja, dann bin ich vielleicht mit einem Klassik oder gar Klassikfein viel, viel besser bedient. Ach ja, eine Klassik gibt es ja noch, und zwar der Spargelbruch. Das sind jetzt vielleicht nicht so schöne Spargelspitzen, die nicht ganz gerade sind, die gebogen sind, die vielleicht abgebrochen sind. Das heißt ja nicht, dass die schlecht sind, es schaut halt nicht so schön aus und die werden dann halt primär für Suppen oder Ähnliches verwendet. Aber niemals in anderen Gerichten. Wenn ich ihn kaufe, bekomme ich immer übrigens die gleiche Klasse per Bund. Also wenn ich jetzt einen Solo-Spargel kaufe, 5 Stück, kriege ich auch 5 Stück, die wirklich mindestens dieser Stärke entsprechen und habe jetzt nicht vielleicht noch einen Klassik dabei. Wie erkenne ich denn jetzt, ob Spargel frisch ist, ob der eine gute Qualität hat? Das Einfachste, was ich machen kann, vor allem bei weißen Spargel, wenn ich die Spargelstangen aneinander reibe, muss so ein quietschendes Geräusch entstehen. Sollte es mal passieren, dass mir beim Einkauf eine Spargelstange am Boden fällt, dann hätte der frische Spargel die Eigenschaft, dass er wie Glas zerbricht. Also sobald er am harten Boden aufschlägt, zerbricht er wie Glas. Ich würde es jetzt nicht gerade nehmen als Variante zu testen, ob der wirklich frisch ist. Das würde ich mir eher auf Missgeschicke vorbehalten, weil zahlen muss ich ihn ja trotzdem, wenn ich ihn runtergeschmissen habe. Also wäre ja schade dran, weil mit dem kann ich dann nicht mehr wirklich viel anfangen. Was mir eher weiterhilft, ist die Anschnittstelle. Und die sollte bei frischem Spargel immer saftig sein. Man kann zum Beispiel sich so helfen, man drückt unten ganz leicht an und wenn da ein bisschen Wasser rauskommt oder auch mehr, je nachdem, dann kann man davon ausgehen, dass der frisch ist. Wenn das dann nicht mehr der Fall ist und das Ende nicht mehr so schön aussieht, ja, dann würde ich eher mit Vorsicht vorgehen und den vielleicht dort nicht kaufen. Manchmal kann es übrigens auch vorkommen, dass weißer Spargel sogenannte Rostflecken hat. Das kann mehrere Gründe haben. Auf der einen Seite kann es zu viel Regen gegeben haben und dann entwickelt er eben diese braunen Stellen. Es könnte aber auch ein Indiz für Würmer sein oder die sogenannte Spargelfliege, die sich mehr oder weniger ein bisschen an der Pflanze vertan hat. Den würde ich dann lieber stehen lassen, ehrlich gesagt. Man muss nicht heißen, dass er wirklich Würmer hat oder von der Spargelfliege befallen ist. Aber lieber für das Geld einen gescheiten Spargel kaufen, was sich dann im Nachhinein ärgern. Und in Supermärkten sollte man generell ein bisschen aufpassen, weil da wird das untere Ende gerne mal eingewickelt, sei es jetzt mit einer speziellen Pappverpackung etc. Da, wenn das so ist, muss ich heißen, dass es schlecht ist, aber wenn das so ist, würde ich mir auf alle Fälle die Enden anschauen, denn das kann unter anderem eine Taktik sein, um etwas älteren Spargel, wie soll man sagen, ein bisschen zu vertuschen. Ich denke mal, mit den Tipps ausgestattet, werdet ihr sicherlich Spargel in sehr guter Qualität und vor allem frischen kaufen können. Man, es kann ja sein, dass ihr ihn nicht gleich am selben Tag verarbeiten wollt. Und dann kann man den natürlich auch zu Hause lagern. Nur sollte man da auch beachten, dass es immer schön feucht hat. Ich mache das gerne so, ich nehme entweder eine saubere Stoffwindel oder ein sauberes Geschirrtuch, das Ganze mache ich dann nass und da wickle ich dann meinen Spargel rein und gebe das Ganze in die Gemüselade von meinem Kühlschrank. Denn Spargel will feucht, dunkel und kühl gelagert werden, also ideale Bedingungen bei mir im Kühlschrank. Und da kann ich ihn dann schon mal, ja ich sag, 2 bis maximal 3 Tage liegen lassen. Aber natürlich, desto frischer, desto besser. Schälen wäre beim Spargel auch so eine gewisse Wissenschaft. Den weißen Spargel schäle ich gänzlich anders als grünen Spargel, obwohl es ja ein und dasselbe Gemüse ist. Nur halt anders kultiviert, wie wir wissen. Beim weißen Spargel fange ich so circa 2 cm unterhalb der Spargelspitze an zu schälen und gegen Ende hin schaue ich, dass ich immer mehr Schale entferne. Das hat den Grund, gegen Ende hin wird die Schale immer holziger und ihr könnt es mir glauben, das ist beim Essen kein Genuss, wenn ich dann so holzige Streifen im Mund habe. Das verdirbt ehrlich gesagt jeglichen Genuss. Beim grünen Spargel ist es gänzlich anders. Und zwar reicht es, wenn ich bei dem so circa das untere Drittel schäle. Oben kann ich belassen, wie es ist, nur das untere Drittel sollte man immer schälen. Ja, und was man bei beiden Sorten auf alle Fälle machen sollte, beziehungsweise auch bei den anderen, purpur, violett, violettgrün, die Enden immer abschneiden. Die wollen wir nicht verkochen, die Enden werden immer ein Stückchen abgeschnitten. Kochen, tja, auch hier gibt es wieder ein bisschen was zu beachten, aber alles halb so schlimm. Weißen Spargel sollte man, wenn möglich, ja, stehend kochen. Man kann die Spargelstangen mit einem dickeren Bindfaden zusammenbinden, mit Küchengarn etc. Das wirkt sich jetzt nicht direkt auf den Garprozess aus. Der Sinn dahinter ist eigentlich nur, dass ich den Spargel dann leicht aus meinem Kochtopf bekomme. Für Spargel gäbe es übrigens sogar eigene Spargelkochtöpfe. Die sind dann dementsprechend hoch, damit ich den Spargel wirklich ins Wasser komplett versenken kann. Wenn man jetzt nicht so einen hohen Topf hat, ist es kein Problem. Beim weißen Spargel ist es vor allem wichtig, dass die Stange selbst unter Wasser ist. Die Knospe, die Spitze, die kann ruhig rausschauen. Für die reicht es vollkommen aus, dass die von Wasserdampf immer umgeben ist, dann wird die schon wunderbar gar. So, und wie mache ich es jetzt richtig? Ich muss zunächst einmal in einem Topf Wasser geben und das Ganze zum Kochen bringen. Das wird dann schön kräftig gesalzen. Dann kommt noch etwas Zucker hinzu. Wer möchte, kann auch etwas Butter hinzugeben. Und da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, ja, Butter, auf alle Fälle ein Spargelwasser. Die anderen sagen, braucht man nicht. Das überlasse ich euch. Ich mache es immer ohne Butter. Dann kommt der Spargel hinein. Man lässt das Ganze nochmal erneut aufkochen. Wenn dem so ist, runter vom Herd, also von der heißen Herdplatte, man kann schon am Herd auf einer nicht heißen Platte stehen lassen, und in diesem heißen Wasser, abhängig von der Dicke, also von der Klasse, die ihr gekauft habt, lasst ihr das Ganze für 10 bis 20 Minuten ziehen. Das reicht aus und ihr habt wirklich einen perfekten gegarten Spargel. Beim Grünen ist es wieder ein bisschen anders. Den kann man in der Regel wie jedes andere Gemüse kochen. Einfach in Salzwasser für so circa 3 bis 8 Minuten. Kommt halt auch wieder darauf an, wie groß, wie dick euer Spargel ist. Wie man Spargel richtig isst, tja, das kann unter Umständen auch zu Diskussionen führen. Grundsätzlich gilt, laut Knigge, kann man Spargel mit der Hand essen. Und das hat einen speziellen Grund. Denn Spargel enthält einen Stoff, wo das Besteck früher so, naja, so angelaufen ist, zu Rostflecken tendierte dann. Und das sah natürlich unschön aus. Und von daher hat man den dann mit der Hand gegessen. Und somit wurde das Ganze auch salonfähig. Heutzutage ist es für unser Besteck natürlich kein Problem mehr. Und man kann ihn auch mit Besteck essen, ohne Probleme. Im Grunde ist im Lokal beides erlaubt. Man sieht vielleicht komisch aus, wenn man da hingreift mit der Hand, aber an sich, laut Knigge, wäre es überhaupt kein Problem. Ja, jetzt habe ich euch mit einigen Wissen von Spargel ausgestattet, wie ihr den frischen kaufen könnt, wo er herkommt etc. Ich würde vorschlagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Die meisten werden sicherlich Spargel klassischerweise mit Sauce Hollandaise machen. Ich möchte euch hingegen heute ein anderes Rezept vorstellen. Und zwar habe ich das erst vor kurzem gemacht. Und zwar ein Spargel-Ragout. Das Spargel-Ragout könnt ihr dann zum Beispiel zu verschiedenen Fleischsachen essen, wie zum Beispiel einem Schweinskotelett, einem Steak, ja, aber zu Huhn, wenn man möchte, zu Fisch. Also das ist wunderbar vielfältig. Das könnt ihr eigentlich zu so gut wie allem essen. Man kann aber auch das ganze vegetarische Gericht mit Erdäpfel als Beilage essen. Was benötigen wir denn dafür? Für 4 Personen benötigen wir 500 Gramm weißer Spargel. Fürs Ragout würde ich persönlich empfehlen, schaut, dass ihr einen Classic Fein oder Classic bekommt. Solo oder Solo Plus wäre aber auch kein Problem. In dem Fall müsste man einfach die Spargelstangen dann vielleicht noch halbieren. Mehr dazu dann aber später. Des Weiteren benötigen wir einen Bund grünen Spargel. Ein Bund Grünspargel entspricht immer 500 Gramm. Außerdem 4 dünne Karotten, 30 Gramm Butter, 30 Gramm Mehl, 260 Milliliter Schlagobers, so circa 150 Gramm Tiefkühlerbsen, Pfeffer, Muskat, eine Zitrone, etwas Petersilie, Salz und Zucker. Zunächst einmal muss der weiße Spargel gekocht werden. Bevor wir ihn kochen, müssen wir ihn mal schälen. Wie ich bereits erwähnt habe, am besten mit einem Sparschäler 2 cm unter der Spitze beginnen und gegen Ende immer ein bisschen mehr Schale entfernen. Danach setzen wir den Topf auf, bringen das Wasser zum Kochen, geben Salz und Zucker hinein, den Spargel dazu, Deckel drauf, einmal aufkochen lassen und für 10 bis 20 Minuten ziehen lassen. Die Zwischenzeit nutzen wir, um zunächst einmal die Karotten zu schälen und in so etwa 3 cm große Stücke zu schneiden. Dadurch, dass Karotten eher dicker sind, würde ich noch empfehlen, die Scheiben zu halbieren. Den grünen Spargel können wir auch schon mal vorbereiten. Und zwar wird hier zunächst einmal das untere Drittel geschält und im Anschluss wieder geviertelt, also in vier Teile geteilt. Sollten die einzelnen Spargelstücke zu groß sein, können wir die ruhig der Länge nach noch einmal halbieren. Nun stellen wir mal einen Topf auf, geben die Butter hinein und lassen die mal schön darin schmelzen. In der Zwischenzeit sollte eigentlich unser weißer Spargel fertig sein. Den holen wir mal aus dem Kochtopf rauf und heben aber das Spargelwasser zunächst einmal auf. Sobald die Butter verflüssigt ist, geben wir unser Mehl hinzu und nehmen am besten einen Schneebesen und rühren das schön um, damit es nicht anbrennen kann. Wenn sich das Ganze verbunden hat, geben wir mal so circa 2 bis 3 gut gefüllte Schöpflöffel vom Spargelwasser hinzu und rühren das Ganze dann ständig mit dem Schneebesen um, bis wir so eine Art Bechamelsoße erhalten. Und unter ständigem Rühren geben wir dann auch noch das Schlagobers hinzu. Dann sollten wir eigentlich eine schön sämige Soße erhalten. Sollte das Ganze noch immer zu fest sein, kann man ja noch mit ein oder vielleicht mehreren Schöpfern Spargelwasser das Ganze ein bisschen, wie soll man sagen, verflüssigen. Soll es hingegen zu flüssig sein, auch kein Problem, dann einfach noch ein bisschen reduzieren lassen oder alternativ noch etwas Mehl hinzugeben. Wenn das Ganze fertig ist, nehmen wir es von der Herdplatte, geben einen Deckel drauf und stellen das Ganze mal beiseite. Nun setzen wir erneut einen Topf mit Wasser auf, bringen den zum Kochen und salzen den zunächst nur mal leicht. Sobald das Ganze dann kocht, geben wir unsere geschnittenen Karottenstücke hinzu und lassen es mal für gut 7 Minuten garen. Wenn die Zeit vergangen ist, kommt der grüne Spargel hinzu. Den lassen wir für weitere 4 Minuten garen und wenn die Zeit wieder um ist, ja dann geben wir noch unsere Tiefkühlerbsen dazu und lassen die noch einmal für so 3 bis 4 Minuten weiter garen. Das Ganze, wenn es fertig gegart ist, kippen wir in ein Sieb und lassen es gut abtropfen. Wenn ihr bei der Bechamelsoße, bei der Spargelsoße einen ausreichend großen Topf genommen habt, können wir das Gemüse da reingeben. Wenn nicht, nehmt einfach den, wo ihr das Gemüse gekocht habt, spült ihn vorher vielleicht ein bisschen aus, gebt das Gemüse wieder rein, übergießt das Ganze schön mit der Sauce und rührt einmal kräftig um. Das kommt dann wieder auf den Herd und man lässt es ein bisschen aufkochen. Und dann, wenn es ein bisschen gekocht hat, schmecken wir das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskat ab und lassen es noch ein bisschen weiter kochen. Ja, und zu guter Letzt kann man die Soße dann noch, wenn man möchte, mit etwas Petersilie oder Zitronensaft abschmecken. Noch ein bisschen einkochen lassen und fertig ist eigentlich schon das Spargelragout. Also ihr seht, jetzt nicht allzu aufwendig von der Zubereitung und von den Zutaten, was drin sind, wie gesagt, man kann es wirklich zu so viel dazu essen. Also ich mag das echt total gern und kann es euch wirklich, wirklich nur empfehlen. So, bevor ich zum Ende der heutigen Folge komme, noch ein kleiner Teaser für die nächste. Und zwar wird die erste sein, wo ich mal quasi vor Ort bin und ja, mein mobiles Spielzeug, wenn ich es mal so nennen darf, verwenden werde. Und zwar werde ich euch vom Beercraft Fest in Wien berichten. Ein Fest, wo sie sich primär um Craft Beer dreht. Was das genau ist, verrate ich euch alles in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Spargelzeit. Genießt dieses wunderbare Gemüse, das es leider nur beschränkt im Jahr gibt, was aber auch gut ist, denn Gemüse sollte man immer dann essen, wenn es Saison hat, wenn es von unseren Bauern kommt, weil da schmeckt es einfach am besten. Also wenn das Ganze 200 oder 300 oder noch viel, viel mehr Kilometer angeliefert wird. Somit viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien.